Joscha und Josephine in seiner Gewalt. Spatzen entführt mit Barbitursäure Gas. Ein Atmungsgerät, ein grausamer Spaß. Berlin, die Spur, die Ermittler ein. FBI und BKA, die Wahrheit sie teilen. Hypnose, Suggestion, ein perfider Trick. Joscha und Josephine, ein grausames Sick. Die CIA im Einsatz bereit für Recht und Ordnung in dieser schweren Zeit. Joscha und Josephine in Gefahr und Not. Wir kämpfen für sie bis zur letzten Geburt. Wir sind die CIA, wir singen so klar. Die Dunkelheit weicht, die Wahrheit wird wahr. Forderungen hallen politisch und laut. RAF gefangen frei, die Freiheit erbaut. Afghanistan, Türkei, ein Rückzug verlangt. Ein sicher Unterschlupf, der die Angst verdrängt. Joscha und Josephine, zurück nach Haus, ein kommunistisches Asyl. Ein grausamer Schmaus, wir sind die CIA. Josephine, entkommen, die Wahrheit siegt, die CIA schützt.